1 Live Infos. Mit Mathis Dirkes und Sarah Bartkowski um 12 Uhr. Kollege und Farid Bang bekommen keine Strafe. Frankreich startet in die Fußball-WM. Und das Wetter hat Sonne und Wolken dabei. Textkritik. Die Ermittlungen gegen die Rapper Kollega und Farid Bang sind eingestellt. Eine Prüfung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat ergeben, dass die umstrittenen Textzeilen nicht strafbar sind. Hier sind die Einzelheiten. Die beiden Rapper hatten wegen ihrer Textzeilen mehrere Anzeigen bekommen. Zum Beispiel wegen Mache mal wieder ein Holocaust. Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin die Texte im aktuellen und auch in anderen Alben überprüft. Ergebnis? Die Staatsanwaltschaft sagt, dass manche Liedtexte zwar voller vulgärer, menschen- und frauenverachtender Gewalt und Sexfantasien seien, das wäre aber für das Genre Gangster-Rap okay und nicht strafbar. Außerdem seien die Textzeilen durch die Kunstfreiheit gedeckt, auch im Gangster-Rap. Wegen der umstrittenen Textzeilen von Kollega und Farid Bang wurde sogar der Musikpreis Echo abgeschafft. Beide hatten da einen Preis gewonnen. Etliche Musiker hatten schon vorher ihre Echo-Preise aus Protest zurückgegeben. Preissteigerung. Wer mit Fernbussen unterwegs ist, der muss in letzter Zeit immer mehr für ein Ticket zahlen. Das Marktforschungsinstitut IGES sagt, dass der Preis pro Kilometer in den letzten 3 Jahren deutlich gestiegen ist. Die Experten sagen auch, dass die Preise wohl noch etwas nach oben gehen werden. Allerdings nicht beliebig, denn Fernbusse müssten immer billiger bleiben als die Bahn. Verkehrssicherheit. In Köln geht es gerade darum, wie es für Fahrradfahrer besser werden kann. Beim Fahrradkongress Radkom diskutieren unter anderem Wissenschaftler und Politiker zum Beispiel über mehr Radwege in den NRW-Städten. Außerdem startet mit dem Fahrradkongress in Köln eine Unterschriftenliste. Die soll an den NRW-Landtag gehen, damit der Radfahren attraktiver macht. Fußball-WM. Für die nächste Top-Mannschaft geht gerade das Turnier in Russland los. Frankreich spielt gegen Australien. Die Franzosen gelten diesmal wieder als Mitfavorit auf den Titel. Der letzte WM-Sieg ist 20 Jahre her. Das zweite Spiel ist dann heute um 15 Uhr Vize-Weltmeister Argentinien gegen Island. Um 18 Uhr geht es weiter mit Peru, Dänemark und um 21 Uhr spielen Kroatien und Nigeria. 1 Live. Sektorwetter. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Später kann es auch mal ein paar Schauer geben. Es ist meistens aber trocken. In Olpe, Mönchengladbach und Dormagen bis 22 Grad. In Unna und Gütersloh bis 24. Morgen dann mehr Wolken, aber trocken. 17 bis 22 Grad. Und der Montag wird ähnlich. Stauschau. Mit den Staus, wo ihr am längsten steht. A1 Münster Richtung Bremen. Zwischen Längerich und Osnabrückhafen. 20 Minuten plus da, 5 Kilometer stockend. A3 Arnheim Richtung Oberhausen. Zwischen Hünxe und Kreuz Oberhausen mehr als 45 Minuten obendrauf. Es gibt 10 Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten ist nur eine Spur frei. A3 Frankfurt Richtung Köln. Zwischen Lohmar Nord und Dreikrämer plant da mal 1,5 Stunden obendrauf. 10 Kilometer Stau. Auch da gibt es Bauarbeiten und es ist nur eine Spur frei. Die A3 Köln Richtung Oberhausen ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen West wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. Momentan gibt es da 4 Kilometer Stau und es dauert 1,5 Stunden länger da. Und dann noch die A59 Köln-Düsseldorf, die ist in beiden Richtungen zwischen Kreuz Leverkusen West und Dreieck Monheim Süd bis Montagmorgen gesperrt. 1 Live. Mit Franziska Nieser und Tillmann Kölner. Tachchen. Hallo. Könnt euch direkt aus dem Bett auf die Couch rollen. Frankreich-Australien wurde gerade angepfiffen. Geht schon wieder los, der Spieltag bei der WM. Eins der Spiele der WM gab es ja aber gestern schon. Das war schon ein Halbfinale-Style. Ihr habt sicher alle gesehen, Ronaldo gegen Spanien. Das war wirklich unglaublich von vorne bis hinten. Es sei denn, ihr seid so drauf wie Franziska Nieser und wart einfach mal im Theater. Man kann auch gestern mal ins Theater gehen. Das ist einfach ja, auch mal... Ja, aber nicht, wenn so ein Spiel ist bei der WM. Naja, gibt es da so Fußball-Hater sonst noch anstatt... Ich bin überhaupt kein Fußball-Hater, das stimmt überhaupt gar nicht. Ja, ich oder das so, nicht in den Mund. So Theaterleute oder... Die so Theater machen. Was machen denn alle, die diese spannenden Spiele nicht schauen von euch? Schickt mal eine WhatsApp an die 0221 567 89111. Dann noch ein Tipp für Franzi. Figure it out, you can do it. 1 live. Anpfiff. Hier ist 1 live. Läuft ja schon wieder ein Spiel. An so einem grandiosen Fußballabend wie gestern ins Theater gehen. Das mache ich. Das passiert so Leuten wie Franziska Nieser. Ganz mit Absicht wird da einfach was anderes gemacht, als Fußball zu schauen. Das ist das, was du sagst. Ich wundere mich ja immer über solche Leute, aber du scheinst nicht die Einzige zu sein. Nee, es gibt auch Leute, die tatsächlich heute keinen Fußball gucken. Zum Beispiel Bianca aus Münster schreibt an die 0221-567-89-111. Sie sitzt in der Bibliothek und lernt für ihr Examen. Ist dann wenigstens schön leer hier, weil die breite Masse sich verzieht. Ja, das ist immer das einzige Argument. Ist so schön leer, da kannst du auch in den Wald gehen, da ist auch leer. Nee, nicht unbedingt. Bei so einem Wetter sind auch viele Leute, ja, egal. Ich arbeite für die Post und entleere die Briefkästen, apropos leer. Während die WM-Spiele laufen, schreibt Unbekannt. Und es schreibt auch noch jemand, ich mach's wie ihr, ich muss arbeiten heute, einmal nach Schwerin und zurück. Das schreibt Alexandre. Oh, das klingt sehr französisch. Oh Mann, spielen du die verpasst nicht jetzt grade? Das Spiel? Das ist natürlich schade. Wow. 1 Live mit Franziska Niesa und Tillmann Kölner. Where should we run to? We got the world in our hands and we're ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay, I got the keys to the universe, so stay with me, 'cause I got the keys, babe. Takes us wherever we like. We got our problems, but just for the minute, let's push all our troubles aside. Alright, 'cause we got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys, baby. Morgen das Spiel eigentlich, wisst ihr das schon? Ja, egal wo. Hat dir keiner geantwortet, wa? Wo guckst denn du? Morgen? Ja. Guckst du es mal morgen? Das ist ja die Frage. Ich guck morgen, ich hab gehofft, du lädst mich vielleicht noch ein oder so. So oder so, alle haben Bock. Danke. Ich bin, du bist deutscher Weltmeister, wir sind, ihr seid deutscher Weltmeister, er, sie, es sind deutscher Weltmeister. Ole, ole, ole, ole, ole. Na, Strovje, ja, alle haben Bock. So heißt die Party heute Abend in der Residenz in Paderborn, auf der Daniel Danger den einzig wahren WM-Song zum ersten Mal live performen wird. Alle haben Bock, featuring Daniel Danger, heute 23 Uhr in Paderborn. Perfekte Einstimmung aufs Spiel morgen. Bang heißt es im Aura in Ibbenbüren. Da gibt's heute schön Haus und Elektro. Auf dem Ground Floor in der Main Area kriegt ihr eher so, ja, transige Sounds von Nelix aus Hamburg. 22 Uhr, Aura Ibbenbüren. House, Techno und Deep House kriegt ihr heute auch im Junkyard in Dortmund. Da legen unter anderem die legendären Tube und Berger auf beim Kidball Day and Night Festival. Und Day sagt's schon, ne, das geht früh los, um 14 Uhr nämlich heute schon. Geht aber, Night sagt auch wieder das, ne, bis tief in die Nacht. Hausig elektronisch wird's auch in Neuss bei der Private Monkey Party. Im 102 legt heute unter anderem der britische DJ Danny Howell auf und die asiatische Techno-DJ Nakadia. 23 Uhr geht's da los. Und wenn uns alles nix ist für euch mit Haus und Elektro, dann geht ihr am besten nach Aachen ins Nox. Da ist German vs. International Hip-Hop, also Deutschrap und New School Hip-Hop aus den USA. DJ ist da für euch unter anderem Bash O. Seit 2016 ist der Tour-DJ von Azad. Was immer ihr macht, gönnt euch. Sektor Events in 1 Live. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

want you to see a brand new you and me. We're just waiting to be. Here's my hand, so meet me half of the way. Sweetheart, we're sharing this day, and I don't wish to stay the way that I am. I see the circumstances are strange. How I want you to change, but still stay the same. The less that we talk, the more time to try. And while you were sleeping, time passed by. Oh, baby, lass uns gehen. Das Leben will ein Ausgehen, und das will ich sehen. Lass uns endlich aufstehen, das Radio aufdrehen. Dazu werden wir tanzen und das so gut aussehen. Komm, wach auf, ich zähl bis zehn. Das Leben will ein Ausgehen, und das will ich sehen. Lass uns endlich rausgehen, das Radio aufdrehen. Das wird unser Tag, wenn wir endlich aufstehen. Live. Mit Franziska Nisa und Tillmann Kölner. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was. I'm on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Ihr Interesse? Dann ab mit euch zum Tanzbrunnen. Schönen guten Tag, hier sind die Beginner. und sie kommen nicht alleine. Yeah, baby, this is Sammy Deluxe, live und direkt. Digga, ich bin nicht allein hier. Ich hab meine Posse bei mir. 29. August, Tanzbrunnen, Köln. Hammerhart, mega geil. Das derbste Konzert des Jahres. Man kann von der Show erwarten, dass wir wie immer alles abreißen. Beginner und Sammy Deluxe. Das wird geil. Präsentiert von 1 Live. 1 Live. Stauschau. Um 12:30 steht ihr hier am längsten. Los geht's auf der A1 Münster Richtung Bremen zwischen Lengerich und Osnabrückhafen etwa 20 Minuten plus 5 Kilometer stockender. A3 Arnheim Richtung Oberhausen zwischen Hüngse und Kreuz Oberhausen plant man eine Dreiviertelstunde obendrauf. Es gibt 10 Kilometer Stau, wegen Bauarbeiten ist da nur eine Spur frei. A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Lohmar Nord und Dreikrämer. Da dauert es etwa 1,5 Stunden länger als sonst. 10 Kilometer Stau, auch da wegen Bauarbeiten. Es ist nur eine Spur frei. Die A3 Köln Richtung Oberhausen ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen West wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. Da dauert es aktuell 1,5 Stunden länger. Es gibt 4 Kilometer Stau. A40 Venlo Richtung Duisburg zwischen Kerken und Neunkirchen-Flünn etwa 20 Minuten plus 4 Kilometer Stau da. A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf zwischen Jüchen und Kapellen mehr als 10 Minuten plus 4 Kilometer stockend. A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal zwischen Wuppertal-Elberfeld und Oberbarm etwa 20 Minuten obendrauf 4 Kilometer Stau. Und die A59 Köln-Düsseldorf ist in beiden Richtungen zwischen Kreuz Leverkusen West und Dreieck Monheim Süd gesperrt und zwar noch bis Montagmorgen. 1 Live mit Franziska Nieser und Tillmann Kölner. Das ist dein Applaus, Franzi. Ja. Zum Deutschlandspiel hat sie sich jetzt hinreißen lassen, die werte Dame Franziska Nieser. Wird sie dann morgen auch mal schauen. Ansonsten bockt sie das alles so gar nicht. Gestern war sie im Theater. Wo bist du heute Abend oder heute Nachmittag? Weiß ich noch nicht. Irgendwo draußen, ja, wo es schön ist, wo kein Fernseher ist. Vielleicht setze ich mich auch irgendwo dazu, wenn jemand was guckt. Ich weiß es nicht. Ich bin aber auch nicht die Einzige, die andere Spiele nur so mittelmäßig bocken. Der Graf hat eine WhatsApp geschickt an die 02215678911. Hallo, ich habe noch kein einziges WM-Spiel gesehen. Ich bin im Umzugsstress. Jo, das ist ein Grund. Jona schreibt, ich gucke auch kein WM-Spiel. Ich mache was mit dem iPhone. FIFA spielen oder was? When the sun had left and the winter came and the sky fall could only bring a rain, I sat in darkness, all broken hearted. I couldn't find a day, I didn't feel alone, I never meant to cry, started losing hope somehow, baby. You broke through and saved me, you're an angel. Tell me you'll never leave it, 'cause you're the first thing I know I can't believe it. Made the brightest days from the darkest nights. You're the riverbank where I was baptized. Cleansed all the demons that were killing my freedom. Let me lay it down, give it to you. Get you singing, babe. Hallelujah. We'll be touching heaven. You're an angel to me, I'll never leave it. 'Cause you're the first thing I know I can't believe it. alle Farben. And Rhodes. Holy. In 1 Live. Es gibt nur zwei Personen, die man am Atmen erkennt. Ihn hier. Erkennt wohl jeder, ne? Und ihn hier. 1 Live. Yogis 11. Mannschaftsbus. So Leute, ihr habt es mitbekommen, auch bei der WM gibt es den Videoschiedsrichter. Der sieht alles, also fault nicht so auffällig. Und du Trainer, popel dich so auffällig in der Nase. Das habe ich nie gemacht, Mesut. Ich habe lediglich intensiv an meiner Fingerkuppe gerochen und dann ist mir der Kopf abgerutscht. Er bleibt echt bei dieser Version. Jedenfalls läuft das mit dem Videoschiedsrichter genau wie in der Bundesliga. Wie, am Ende gewinnt Bayern? Nein, die Bayern spielen überhaupt nicht mit. Klar spielen wir mit, oder Thomas Müller? Ja, freilich, Jerome. Ich weiß auch nicht, was er meint. Schalten die denn auch nach Köln? Nein, nach Moskau, Herrgott. Dann schaut da der Videoschiri drüber und am Ende nochmal der Putin. Und wenn dem das gefällt, wird weitergespielt. Aha. So, wir trainieren jetzt wieder. Aber Trainer, du wolltest uns doch noch was übers Waxing erklären. Was? Ja, hier, Hummels, spult zurück, Videobeweis. Okay. Und deswegen werden wir an dieser Aufgabe wachsen. Oh, dieser moderne Fußball, der macht mich fertig. Yogis 11. Mannschaftsbus. 1 Live. Dicker, bei dir läuft Blut aus der Nase, aus der Visage, direkt auf die Straße. Zu viel geflogen, zu viel gezogen. Guck die Probleme so klein von hier oben. MDMA, Amphetamin. Ich hab gehört, so machen das die Leute in Berlin. Ich hab seit Tagen nicht geschlafen. Bin ich verliebt oder kommt das Herz rasen? Vielleicht auch vom vielen Speed, die Platte voller Blei. Egal, ab in die Born. Ich knall mir alles rein, was mir in die Finger kommt. Ich bin 10 Meter gewachsen, die Welt wird zu Lego. Die Stadt ist zu klein für mich und mein Ego. Und keine Nacht für niemand, keine Nacht für mich. Denn ich bin immer noch wach und warte. Aber alles voller Schnee. Ich muss mit dir reden, auch wenn du mich nicht verstehst. Weißt du vielleicht, ob irgendwo nach After Hour geht? Ich häng Savant ab, wie Jabba da hat. Ein bitterer Geschmack läuft den Rachen hinab. Was geht ab? Die Pillen machen wach. Die ganze Stadt trägt Sonnenbrille in der Nacht. Und es geht mir gut, wenn du mich suchst. Ich bin auf dem Zug oder unterm Zug. Ich tanze seit Stunden, ich tanze allein. Aber warte, Mann, gleich setzt die Bassline ein. Shimmy, shimmy, ja, shimmy, ja, shimmy, yeah. Keine Nacht für niemand, keine Nacht für mich, denn ich bin immer noch wach und warte nur auf dich. Ich komm nicht mehr klar, ich bin klar mit niemand, ich komm nicht mehr klar. Yeah. 1 Live. Katze Perry, Rohr in 1 Live. Wann habt ihr zuletzt jemanden betrunken morgens oder mitten in der Nacht angerufen? Drunk Dialing, ne? Darum geht's in Barking von Rams. I might link my thing from Barking. In seinem Fall um 7 Uhr morgens. Barking ist nicht das Hundebellen gemeint, wie ich eigentlich immer dachte. Barking, das musste ich auch erst recherchieren, ist ein Stadtteil von London, wo Rams ein Ting am Start hat. Das ist wiederum ein Slangword für eine junge Dame, mit der Rams in dem Fall nicht zusammen ist, aber Spaß hat, solange er Single ist. Ihr wisst, wovon ich spreche. Und jetzt überlegt er, ob er sich wieder mit ihr treffen soll um 7 Uhr morgens. Das ist immer eine sehr gute Idee, ne? Ganz normale Probleme, die wir alle kennen. Vor allem am Samstag bzw. Sonntagmorgen. In Musik gegossen jetzt von Rams aus London, Barking in 1 Live. Yeah, yeah, yeah, yeah. Baker Ball. Yeah, yeah, yeah, yeah.